WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht, Freitag, das kennt ihr. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de und vergesst nicht, eure Telefonnummer in die Mail reinzuschreiben. Hier ist Milena. Meine erste Anruferin, 18 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Milena, schön, dass du da bist. So, über was reden wir beide? Ja, und zwar folgendes Problem. Ja, das klingt jetzt ein bisschen, ich sag mal knapp. Also, ich bin mit meinem Onkel zusammen. Dein Onkel? Seit circa 1,5 Jahren. Und wie alt ist der Onkel denn? 21. Ach, der Onkel ist 21? Ja, meine Oma hat spät Kinder bekommen, relativ spät. Wie nah ist das denn, ein Onkel? Ist das ein richtiger Onkel oder so um 1000 Ecken ja, ein Onkel? Ja, der Bruder meiner Mutter, direkt. Ach so. Ja, der ja. Bruder deiner Mutter, verstehe. Ja, von der Mutterseite, genau. Mhm. Mhm. Ja, und das ist halt so gekommen, dass ich halt, man muss aber auch hinzufügen, dass das Verhältnis zwischen uns keineswegs so ist wie zwischen normalen Onkels und Nichten. Ne? Also weil wir uns halt davon kannten und uns halt relativ neu kennengelernt haben. Milena, kleine Bitte, sprichst du mit der Freisprechanlage? Nein, dann halt mal irgendwie den Hörer gerade und still vor dem Mund. Es wuschelt so durcheinander alles. Ja, ich wollte halt sagen, dass die Hintergründe, also die familiären Hintergründe, keineswegs so sind, wie man sie normalerweise kennt. Also das bedeutet, dass wir uns relativ neu kennengelernt haben und das halt die ganzen, also das halt eine ganz neue Voraussetzung schafft. Wie hast du und wann hast du ihn denn kennengelernt, wenn nicht schon früher als Kind? Vor circa 3 oder 4 Jahren. Und wie kam das? Das ist immerhin der Bruder deiner Mutter, dass da nicht früher Kontakt bestand? Ja, das war halt so, dass aus familiären Gründen, also wegen Streit, also meine Mutter und mein Vater hatten Streit, als ich 2 war, einen heftigen Streit und haben sich dann auch scheiden lassen. Und dann ist mein Vater halt ohne die Genehmigung meiner Mutter ins Ausland mit uns geflüchtet, für 4 Jahre. Und dann kam ich mit 6 wieder her und hatte einen quasi nicht vorhandenen bis sehr schwach vorhandenen Kontakt zu meiner Mutter und insgesamt zu der familiäre, also zu der Mutterseite meiner Familie. Genau so. Ja. Und das war dann halt so, mein Onkel ist ja auch von der Mutterseite. Und halt dadurch, dass ich über die Jahre, also okay, immer, ich mag schon, sehr, sehr knubbelige Familienverhältnisse, spät kennengelernt. Aber, genau, aber jetzt ist es, wie es ist. Ihr seid seit 1,5 Jahren zusammen. Ihr seid heimlich zusammen, davon gehe ich aus. Ja, durchaus. Also es weiß niemand sonst in der Familie. Das wäre eine Tragödie, wenn das so wäre. Das glaube ich. Ja. Naja, es ist halt auch die Sache, dass jetzt meine Oma und mein anderer Onkel haben jetzt auch so ein bisschen, Verdacht geschöpft und mich schon indirekt darauf angesprochen. Mhm. Und ja, jetzt habe ich halt noch ein weiteres Problem. Jetzt habe ich halt die letzten 2 positiven Tests, also Schwangerschaftstests in dem Fall, erhalten. Und ja, jetzt habe ich mal die Arschkarte aufgeteilt. Moment, das heißt, du bist schwanger, oder was? Davon gehe ich mal aus, weil einmal kann es ja irgendwie aus Versehen sein, aber das zweite Mal ist schon ziemlich deutlich. Ne? Ja, und ja. Dir ist klar, dass das abgesehen von allen eventuell juristischen und moralischen Bedenken auch gesundheitliche Bedenken gibt, wenn du schwanger bist von deinem Onkel. Ist ja klar, ne? Es ist ein enges verwandtschaftliches Verhältnis. Ich weiß nicht, welche Risiken da sind, kann ich nicht sagen, aber ich vermute mal, dass die nicht so gering sind. Ja, das geht auch nicht so. Also warum verhütet ihr? Warum habt ihr denn nicht ordentlich verhütet? Und das ist halt die Sache, dass ich, also, ja, ich will nicht genau darauf eingehen, aber... die Frage war klar, warum verhütet ihr nicht ordentlich? Ist die Frage, warum? Ich nehme ja normalerweise die Pille, aber in der letzten Pause habe ich sie abgesetzt und dann habe ich sie halt nicht weiter genommen. Ja gut, aber das ist doch Wahnsinn. Da muss man doch, du bist eine junge, erwachsene Frau von 18 Jahren, erst 21, wisst um die Kompliziertheit der Beziehung. Ja. Da muss man doch da als allererstes dran denken, dass man zumindest da schon mal Vorsorge trifft. Ja, das ist schon... Ihr lasst das einfach so ein bisschen so laufen, ne? Habe ich den Eindruck. Wie ist denn diese Beziehung überhaupt? Ist das eine große Liebesbeziehung? Ja, war sie bis vor kurzem noch, würde ich mal sagen. Denn ich habe letztens auf seinem Handy entdeckt, und jetzt kommt wirklich die große Dramatik, dass er neben mir anscheinend noch eine andere Freundin hat, eine feste. Und jetzt ist es ja wirklich, jetzt hört der Spaß echt auf. Bitte? Jetzt hört der Spaß langsam echt auf, und da weiß ich halt auch nicht mehr, was ich machen soll. Und ja. Also klar ist noch nicht, ob du schwanger bist. Du hast jetzt erst einen Test gemacht. Ja, aber es waren schon zwei Tests. Ach so. Das ist irgendwie schon mehr als... Ich verstehe dich halt so schlecht, weil du nuschelst so ein bisschen. Das waren halt schon zwei Tests. Mhm. Und ja, das ist irgendwie schon mehr als eindeutig, weil ich halt sicher gehen wollte. Und ja, okay, also es kann sein, dass deine Schwangerschaft schon im Werden ist. Dann kommen euch da eventuell Verwandte auf die Schliche, die Oma, hast du gerade gesagt. Ja. Und du hast jetzt auch noch rausgekriegt, dass er nebenher eine andere Frau hat. Ja, und also er selber weiß halt noch nichts von seinem Unglück, würde ich mal jetzt ganz spontan sagen. Was heißt das? Von was weiß er nichts? Na, von den Tests und dann. Ach so. Jetzt frage ich dich, was willst du denn? Du bist jetzt in einer sehr verzwickten Situation. Was willst du dir? Wie stellst du es dir vor? Was willst du? Ich bin jetzt wirklich zwischen Tür und Angel, weil ich bin moralisch absolut gegen Abtreibungen. Das muss ich jetzt mal an der Stelle so sagen. Ich finde irgendwie schon, ich will jetzt nicht irgendwie jetzt übertreiben, aber ich finde, es geht schon in Richtung Mord. Also jeder hat eine andere Ansicht dazu, aber ich finde das schon... Ich will dir da nicht zureden, aber ich finde, du, wenn du schon da so streng moralisch bist, hättest du auch vorher streng moralisch sein müssen, dass du verhütest und dich darüber auf jeden Fall informieren solltest, wenn du nicht verhütest und schwanger wirst, welche Risiken das für das Kind damit verbunden sind. Ja. Das ist so. So, und dann stellt sich auch noch die Frage, was wird mit dieser Beziehung? Führst du diese Beziehung weiter? Ja oder nein? Naja, das ist jetzt so eine ganz andere Sache als das mit dem Kind wieder. Also. Naja gut, das hängt ja alles zusammen. Es hängt alles zusammen. Wie wird er zum Beispiel reagieren, wenn er erfährt, dass du schwanger bist? Wie ernst ist die andere Geschichte mit der anderen Frau? Das sind alles gewichtige Fragen. Kannst du ihm das verzeihen, dass er das macht? Dann darüber hinaus, wenn ihr weiter zusammen sein wolltet, wie reagiert die Familie, wenn es denn dann doch rauskommt? Dann ist doch eine Riesenkatastrophe bei euch angesagt. Also ich denke, das wird jetzt irgendwie, wir befinden uns alle in der Zwickmühle, und das wird früher oder später zum Eklat kommen und dann halt auch dementsprechend auch irgendwie zur Trennung, weil die Familie das nicht tolerieren wird. Verstehe. Von wem ging eigentlich diese Beziehung aus? Wer hat den ersten Schritt gemacht? Das kann man nicht so genau sagen. Das war ja wie so ein Ping-Pong, also dass sich die Situation immer zugespitzt hat. Also es waren schon relativ früh so Anzeichen da, wo man hat vom anderen, vom Gegenüber wahrgenommen, dass Interesse besteht in dem Sinne. Ich verstehe. Also es war nicht, dass er dich dahin gedrängt hat, so war es nicht. Nee, es war halt, dass man sich immer Step by Step, sag ich mal, näher gekommen ist. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben. Und jetzt im Nachhinein, nach anderthalb Jahren. So, Milena, jetzt müssen wir ein bisschen logisch vorgehen. Die erste Geschichte ist die Schwangerschaft. Damit musst du dich jetzt auseinandersetzen, wenn du wirklich schwanger bist, was da werden wird, was da werden soll. Dazu werde ich dich gleich versorgen lassen durch meine Psychologin mit entsprechenden guten Beratungsstellen. Ich rate dir dringend, dorthin zu gehen und dort vertrauliche Gespräche zu führen. Ja. So, das ist das eine. Das andere ist, dass du mit dir ins Gericht gehen musst, oder du musst in dich hineingehen und horchen, was will ich? Will ich, hat das überhaupt noch eine Perspektive, mit diesem Mann irgendwas zu machen? Oder ist es klüger, jetzt so schnell wie möglich zu sagen, ich ziehe einen Schlussstrich da drunter und wir beenden es? Wie sehr würdest das du ihn denn vermissen? Immer so einfach. Ja, das wollte ich gerade. Wie sehr würdest du ihn denn vermissen? Ja, ich weiß, das klingt einfach, aber ich leg's dir ja einfach erstmal nur mal so dahin, was zu tun ist. Wie sehr würdest du ihn denn vermissen, wenn er weg wäre, als dein Freund? Das wäre schon heftig, denke ich. Also, dann wäre ich auch mit der Situation allein gelassen. Aber vielleicht lässt er dich sowieso in der Situation alleine, wenn er erfährt, dass du schwanger bist. Man weiß es nicht. Na, ich denke nicht, weil es genauso ihn betrifft. Ja, in dem Fall schon. Das ist schön gesagt, aber wir kennen viele andere Geschichten, wo die Kerle sich dann zurückziehen. Ja. Wie auch immer, Milena, jetzt werden wir dich anrufen. Das heißt, meine Psychologin, die Magdalena, ruft dich an und versorgt dich mit den Beratungsstellen. Du wirst sicher auch in diesen Beratungsstellen die Möglichkeit haben, auch über die Konstellation mit deinem Freund weiter zu beraten. Das kann man ja jetzt auch nicht in ein paar Minuten klären, das Problem. Das heißt, ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder bei dir, okay? Okay, danke. Alles Gute und viel Glück wünsche ich dir. Ja, danke, tschüss. 0800 220 50 50, hier ist Regina. Regina ist 24. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Regina. Hallo. Was geht's? Mein Mann und ich, wir sind beide blind. Von Geburt an? Nein, seit dem 10. Lebensjahr. Ah ja, aber jetzt vollständig blind. Ja, also mein Mann ist vollständig blind und ich kann noch ein paar Prozente sehen, so noch 3-4% kann ich noch sehen. Ja. Und es geht darum, wir haben im Oktober unsere Tochter bekommen. Gratulation. Dankeschön. Und wir sind doch sehr schockiert, wie Gesellschaft und Jugendamt darauf reagieren. Inwiefern? Ja, inwiefern? Soll ich jetzt von der Gesellschaft oder soll ich vom Jugendamt an? Egal, fangen wir mit der Gesellschaft an. Ja, also wir bekommen unterwegs, wenn wir mit unseren Kleinen unterwegs sind, bekommen wir sehr viele gehässige Kommentare. Also natürlich nicht von allen, ne? Natürlich gibt es auch nette Menschen. Aber es ist erstaunlich oft, wie häufig da so gehässige Kommentare kommen. Beispielsweise, wieso muss man als Blinde ein Kind haben? Mhm. Oder im Supermarkt hat zum Beispiel eine ältere Dame schon gesagt, ja, wie kann es sein, dass blinde Menschen Kinder haben, diese Menschen, also wenn Hitler noch leben würde, würde es diese Menschen gar nicht geben und schon mal gar nicht mit Kind. Und das ist eben für uns sehr verletzend und sehr. Ja, allerdings, das stelle ich mir sehr schlimm vor, wenn ihr im Supermarkt seid, ihr freut euch, ihr seid mit eurem Kind unterwegs und dann hört man so einen Schwachsinn und so eine Beleidigung, so eine Verletzung. Also mein Mann und ich, wir sind früher sehr gerne gereist und wir sind wirklich beide sehr, also selbstständige und Menschen, die wirklich sehr viel unternommen haben und haben uns auf die Zeit mit unserer Tochter sehr gefreut. Allerdings, seitdem unsere Tochter da ist, macht es überhaupt keinen Spaß, die Wohnung zu verlassen, weil man denkt sich, oh je, was wird man jetzt draußen für einen Kommentar wieder. Also, schlechte Kommentare von den Leuten, die sehen, dass ihr blind seid. Kurze Zwischenfrage, das Kind wird aber sehend sein oder ist sehend. Ja Gott, ich meine, das kann man natürlich noch nicht sagen, aber voraussichtlich kann sie sehen. Ja, gut. So, was ist mit dem Jugendamt? Ja, mit dem Jugendamt ist das halt so, in der Klinik, in der ich entbunden habe, da war eine Sozialarbeiterin da. Und die war der Meinung, die musste das Jugendamt informieren, weil sie so einen Fall noch nie hatten, blinde Eltern. Und sie hat gegen unseren Willen das Jugendamt angerufen und hatte darüber informiert. Und daraufhin, also als wir entlassen wurden von der Klinik, also erstmal muss ich dazu sagen, wir wurden gar nicht dann entlassen, als ich gehen konnte, sondern wir wurden sozusagen festgehalten, bis das Jugendamt wirklich informiert wurde. Mhm. Und wie hat das Jugendamt dann auf euch reagiert? Ja, natürlich. Das Jugendamt war auch in der Klinik da. Nee, wie hat das Jugendamt auf euch reagiert? Ja, schlecht. Die hatten, ich muss sagen, wir wohnen hier in einer kleineren Stadt und die hatten so einen Fall noch nie gehabt. Die sind maßlos überfordert mit diesem Fall. Ja, was sagen die denn? Inwiefern machen die euch das Leben schwer? Ja, sie machen uns das Leben schwer. Also ganz am Anfang, als sie überhaupt uns noch gar nicht kannten, als sie nur gehört haben, zwar ein blindes Ehepaar mit Kind, deren erster Gedanke war, erstmal das Kind zur Adoption zu geben. Mhm. Das war der erste Gedanke. Was ist jetzt? Was fordern sie von euch? Ja, jetzt fordern die halt, also entweder wir gehen, also sie haben halt ständig Angst, dass irgendwas passiert. Wir könnten irgendwie nicht klarkommen mit dem Kind oder das Kind könnte krabbeln und irgendwie hinfallen und wir würden das nicht sehen oder... Okay, die Sorgen sind ja vielleicht auch zunächst mal berechtigt. Die kann man ja mal aussprechen. Gibt es denn daraus eine Forderung, resultiert daraus eine Forderung des Jugendamtes an euch? Ja, wir müssen halt auf mehrere Regeln, sage ich mal, von denen eingehen, sonst drohen die uns damit, das Kind wegzunehmen und wir sind jetzt auch sehr weit damit, weil wir weigern uns halt zu unterschreiben, die Verträge, die sie uns halt vorlegen. Was wollen sie denn? Auf was sollt ihr denn eingehen? Also das ist halt unterschiedlich, das ist sehr viel. Die wollen sich sehr viel in unsere Familie halt einmischen und uns total einschränken. Also am liebsten wäre es denen, wenn die jeden Tag uns eine Frau schicken würden, die hier Kontrolle macht für mehrere Stunden. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass ihr euch auch juristisch mal schlau gemacht habt, wie die Gesetzeslage ist. Ja, natürlich. Also wenn blinde Menschen ein Kind haben, wie ist das gesetzlich geregelt? Da gibt es sicher doch eine klare Aussage. Weißt du die? Hallo Domian. Mein Mann möchte auch kurz mit dir darüber reden. Gerne, ja. Manfred. Juristisch sehr schwierig, direkte Gesetze, leider Gottes tappt man da im Dunkeln. Den ersten Prozess haben wir hinter uns, die Sache geht weiter und weißt du, es ist so, wir werden quasi für unsere Blindheit noch zusätzlich im Verhalten des Jugendamtes bestraft. Also Manfred, ich ahne jetzt schon, was das alles da, was da los ist bei euch. Ja, lass mich eben zu Ende sagen. Ich meine, man kann ja im ersten Moment kann man ja verstehen, dass das Jugendamt sich Sorgen macht. Die Frage, wie kann so ein kleines Kind erzogen werden, wie kann es beaufsichtigt werden, wenn die Eltern gar nichts sehen? Ich sag's nur mal so, man kann ja diese Gedanken und diese Fragen ja stellen. Domian, ich arbeite in der Medizin zum Beispiel und ich weiß von Fachleuten aus München, rechts der ISA, dieser großen Uniklinik, die sagen, wir kriegen jeden Tag 10 Kinder eingeliefert, die vom Wickeltisch fallen. Mhm. Und da kräht kein Hahn danach. Mhm. Ja, nur wenn jetzt 2 blind sind, dann programmiert man das quasi in seiner reichhaltigen Fantasie recht schikanös vor. Das kann, das könnte und so weiter. Und wir sagen denen, ja und, bei 10, wie verhaltet ihr euch da? Gemäß Münchner Auskunft kommt das 10-mal, 20-mal am Tag vor. Also ich kann verstehen, dass das euch sehr aufbringt und ihr zornig seid, weil ihr sagt, ihr freut euch, dass ihr ein Kind habt und ihr wollt das Beste für das Kind machen. So, jetzt sag mir aber mal ein Beispiel, wo das Jugendamt mit eingreifen will. Überall. Ja, sag mal ein Beispiel. Überall. Zum Beispiel eine Familienhebamme, die eben sich mit dem Kind beschäftigt, mit dem fadenscheinigen Argument der fehlende visuelle Kontakt. Alle Psychologen, die ich beruflich kontaktiert habe, sagen völlig überzogen, völliger Quatsch. Reg dich mal nicht so auf. Ich bin ja auf deiner Seite. Ich will ja nur ein bisschen erfahren. das Auto traut ihr euch geschätzt. Traut ihr euch das denn zu, das Kind ganz normal zu betreuen und aufzuziehen? Ja. Ja, kein Problem. Ja. Ja, auch funktioniert. Ne? Ich meine, unsere Tochter ist jetzt 5 Monate alt und sie ist noch kein einziges Mal vom Wickeltisch gefallen oder sonst was. Aber wenn sie dann ein bisschen älter wird, dann muss man doch schon mal ein bisschen so darauf achten, wo ein Kind hingeht, was es macht. Da gibt es technische Hilfsmittel. Das ist gar kein Problem. Ich meine, die Wohnung ist auch... Stopp. Welche technischen Hilfsmittel gibt es da? Zum Beispiel, wenn sie krabbelt, ein Glöckchen anklemmen. Ein was? Ein Glöckchen anklemmen. Ein Glöckchen. Oder ein Bewegungssensor. Also das Jugendamt möchte, dass da jemand so stundenweise zu euch kommt. Beispielsweise, das ist jetzt, sage ich mal, noch gar nicht das Schlimmste. Die wollen so Sachen, dass wir unsere Tochter zum Beispiel mit 8 Monate in eine Krippe abgeben. Und das wollen wir nicht, weil das, nee, das wollen wir nicht. Ich meine, den sehen, den schreiben die das auch nicht vor. Mhm. Sagen eben... Bei uns fehlt der Blickkontakt und das ist ein Defizit. Mhm. Das Kind soll nicht unsere Defizite annehmen und das ist total beleidigend für uns. Mhm. Ja, die sagen, der Kontakt zu Sehenden ist für das Kind 1000-mal wichtiger wie der Kontakt zu den Eltern. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, Regina. Ich verstehe völlig eure Argumentation. Ich verstehe aber auch ein bisschen die Argumentation vom Jugendamt, dass die sagen, das Kind soll auch unter normalen Verhältnissen auch sich entwickeln können. Das heißt, das heißt eben auch, dass es lernt, mit Sehenden umzugehen. Ah, kann man da nicht einen friedlichen Kompromiss finden? So schlimm ist es doch nicht, wenn ein Kind schon früh in die Krippe geht und in den Kindergarten. So schlimm ist es doch nicht. Ja, aber ich meine, warum soll sie in die Krippe kommen? Ich bin ja zum Beispiel jetzt nicht berufstätig und ich möchte gerne, dass unsere Tochter auf jeden Fall bis 3 zu Hause bleibt. Ich meine, danach so halbtags und so im Kindergarten, kein Problem. Aber wieso kann ich das und können wir das nicht entscheiden, so wie Sehende das auch entscheiden ja, können? Ja, weil das Jugendamt sich natürlich auch um das Kindeswohl kümmern soll und kümmern muss auch. Und ja, aber weißt du, da gibt sehr vieles, also wir haben das Gefühl, es gibt sehr viel persönlich halt, dass wir persönlich schikaniert werden. Mhm. Heute waren die zum Beispiel wieder hier. Und es ist total eskaliert. Wir haben der einen Sachbearbeitenden eben gesagt, dass wir das so empfinden, dass sie uns unser Kind wegnehmen möchte. Mhm. Und daraufhin hat sie gesagt, sie wird alles dafür tun, um dieses Ziel zu erreichen. Das ist ihr Ziel und das will sie erreichen. Ja, das ist natürlich ganz schlimm. Habt ihr denn mal versucht, Kontakt aufzunehmen mit anderen blinden Eltern, wie die das so managen? Ja, wir sind in so einem Forum angemeldet für blinde Eltern. Ja, und wie sind die Erfahrungen bei den anderen Leuten? Ja, sehr gut. Sie können das überhaupt nicht nachvollziehen. Also es hat bisher noch nie jemand gesagt, dass das Jugendamt sich so krass eingemischt hat. Mhm. Bei uns ist das eben, wie gesagt, deshalb so passiert, weil die Klinik eben so voreilig... Ja, vielleicht auch, weil ihr in so einem kleinen Ort wohnt und man da nicht so vertraut ist mit solchen Dingen. Kann ja aber sein. Aber unser Kinderarzt, also mit dem kommen wir super gut zurecht und der ist sehr schockiert darüber und er hat für das Jugendamt einen Attest ausgestellt, auch für das Gericht, welches bereits stattgefunden hat. Und er hat geschrieben, dass das Kind in keinster Weise gefährdet ist und das alles hat, was es haben muss. Also Regina, Manfred, ich sage das jetzt nochmal, nicht, dass ihr mich missversteht. Ich finde das wunderbar, dass ihr ein Kind habt und ich finde es auch toll, dass ihr euch mit voller Kraft darum kümmert. Und ihr sollt euch auch darum kümmern und man soll euch wirklich nicht das Leben schwer machen. Wenn, dann höchstens ein wenig erleichtern. Ich kann es verstehen, euren Zorn, vor allen Dingen, wenn die Frau so etwas gesagt hat, das ist ja unglaublich, das ist ja skandalös, wenn das so gewesen ist, wie du es mir gerade gesagt hast. Ja, so war das. Wir warten mal ab, vielleicht kriegen wir auch eine Rückmeldung von anderen betroffenen blinden Eltern. Dann würde ich gerne anbieten, dass wir auch noch den Kontakt zu euch herstellen. Vielleicht kann man sich dann gegenseitig die Informationen austauschen und auch gegenseitig unter die Arme greifen. Ja. Ja, das kann ich euch anbieten, was wir hier für euch machen können. Ja. Domian, nur noch ganz kurz. Wir haben jetzt den dritten Anwalt geschaltet. Mhm. So schwierig ist die Sache geworden mit der verdammten deutschen Justiz. Mhm. Okay, ich mag, ihr kocht richtig und ich hoffe, dass vielleicht ein paar sehr kundige Zuschauer und Zuhörer das heißt euch helfen können. Bitte mailt uns domian@wdr.de und wir reichen das gerne dann an Regina und Manfred weiter und dann könnt ihr euch kurz schließen. Sollen wir es so machen? Ja, vielen Dank, danke. Alles Gute und ich drücke euch die Daumen und viel Glück und alles Gute für euch und eure kleine Familie. Dankeschön. Tschüss, ciao. Ja, tschüss. Hier ist André. André ist 48. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Grüß dich. Hallo, André. Ja, ich habe ein kleines Problem. Ich bin tierisch eifersüchtig und es gab auch Gründe dazu, eifersüchtig zu sein. Ich habe, also beziehungsweise mein Freund und ich, wir haben Silvester an jemanden kennengelernt mit seinem Freund zusammen. Mhm. Und die haben sich dann nach drei Wochen gestritten. Und dann ist er zu uns nach Hause gekommen, derjenige, und dann haben wir miteinander gesprochen und bla bla bla, und dann ist ein Dreier draus geworden. Mhm. So, dann war erstmal eine Weile Ruhe und er geht auch im Fitnesscenter, wo wir auch hingehen, mhm, und so weiter, haben uns also ständig immer gesehen. Nur kurz für mich zur Einordnung. Wie, ja, lange bist du mit deinem Freund zusammen schon? 10 Jahre fast. 10 Jahre? Ah, ja, ja. Okay. Mhm. Und jedenfalls ist vor 14 Tagen ging es also eigentlich los, dass mein Freund also am Sonntag vor 14 Tagen das Bett gemacht hat, also jetzt frisch bezogen hat. Da habe ich mich schon gewundert, warum er das überhaupt macht, weil er eigentlich das überhaupt nicht mag. Mhm. Naja, und dann ging es weiter, dass er dann den Tag darauf dann hier in der Wohnung sauber gemacht hatte. Mhm. Danach hatte er dann am Dienstag hatte er dann frei gehabt und ich musste ja arbeiten. Ich habe davon nichts, was da passiert ist, also angeblich passiert ist, habe ich ja nur nichts gemerkt. Und am Mittwoch löscht er auf einmal alle seine SMS und seine eingehenden, ausgehenden Anrufe und so weiter, löscht er alles von seinem Handy. Mhm. Einen Tag später merke ich dann, macht das Bett frisch, also ich beziehe neu und sehe auf einmal, dass auf dem Laken an einer bestimmten Stelle, die normalerweise nicht da sein sollte, wenn man halt noch hananiert, sag ich mal ganz deutlich, an einer Stelle ist, wo es eigentlich sein ist, dann halt wenn man halt einen sexuellen Verkehr hat. Ne? Also Spermaspuren oder was? Ja, Spermaspuren, ja. Genau. Mhm. Und so habe ich erstmal noch gar nichts gesagt und so, und am nächsten Tag habe ich ihn dann gefragt, ich sag mal, was hast du denn am Dienstag gemacht und so, und er sagte dann so, ja, dies und das und das und das gemacht und so. Ich sag ja, und was hast du noch gemacht? Hat er dann gesagt, nee, er hat nichts gemacht und so. Und dann bin ich mit ihm ins Schlafzimmer gegangen, habe die Bettdecke hochgezogen, habe gesagt, und was ist das und wo kommt das her? Hm. Ja, dann hat er sich erstmal so ein bisschen rausgeredet und so weiter, und dann ging es weiter, dass wir dann... Also lange Rede, kurzer Sinn, du, ja, hast die Vermutung, dass der Typ da war und ihr in eurem Ehebett es getrieben habt. Genau. Und hast du es gefragt? Hast du es ihn damit konfrontiert? Ja, habe ich gemacht, und er hat also total alles verneint und es wäre nichts gewesen und ich wäre ja total eifersüchtig und deine Eifersucht macht unsere Beziehung kaputt und bla bla bla. Naja, jedenfalls war das dann so, dass wir dann eine Woche später, also jetzt war jetzt vor, Moment, am Samstag, letzten Samstag, letzten Freitag, also vor einer Woche, hatten wir Sex miteinander gehabt. Und dann merkte ich schon am Samstag so, oh, das ist so komisch, vorne an der Blase irgendwie so, oder beziehungsweise merke ich so, da ist doch irgendwas, irgendwie kommt mir ein bisschen komisch vor. Am Sonntag merke ich auf einmal, da kommt Ausfluss. Am Montag war es noch viel schlimmer, dann bin ich gleich zum Arzt gerast. Und mein Arzt sagte dann so, ja, also das ist halt Trippern, ne? Mhm. Und ich so, das kann nicht sein und so, weil mein Freund macht das nicht und so. Also du vermutest jetzt, dass du dich infiziert hast, ja, genau, bei deinem Freund, weil er fremdgegangen ist. Genau, genau. Wie lange ist die Inkubationszeit bei Tripper? Es dauert also ungefähr so, also du merkst es ja gleich sofort. Also es geht ja schon am nächsten Tag dann los. Also es fängt schon an, dass es anfängt zu brennen irgendwie ein bisschen. Ja. So ein Ziehen, so wie so Glassplitter, die beim Wasser lassen. Okay. Und dann nach dem dritten Tag merkst du schon, dann kommen dann schon Eiter raus und so weiter. Und dann, wie gesagt, ich bin am Montag dieser Woche, bin ich dann zum Arzt gegangen, haben dann mir Blut abgenommen. Okay, das ist diagnostiziert als Tripper. Nee, leider nicht. Nein. Der Arzt, der war also fast hundertprozentig war er sich sicher, dass es halt ein Tripper ist und so weiter. Machen wir es mal nicht so kompliziert. Ja. Was ist es denn? Ja, es war gar nichts. Es war gar nichts, okay. Also es war gar nichts, aber es steht ein Eifersucht steht im Raum. Die Eifersucht steht im Raum, natürlich. Mhm. Also so. Der Arzt hat mir gesagt, es könnte dann wenigstens, wenn es kein Tripper ist, dann kann es eine Blasenentzündung sein, eine Hodenentzündung sein, okay, es kann eine Prostataentzündung sein oder eine Harnröhrenentzündung, okay, sein. Gut. Naja, dann war ich jetzt nun gestern beim Arzt gewesen und habe nun das Ergebnis bekommen. Und jedenfalls, aber mein Freund hat sich also dermaßen rausgeredet und der Typ genauso, der war nämlich dann bei uns zu Hause, weil es war ein bisschen komisch alles, weil die ganzen Indizien. André, lass uns mal ein bisschen Ordnung da reinbringen. Ja? Ihr seid 10 Jahre zusammen. Wie lief das denn in den 10 Jahren? Seid ihr euch immer monogam. Treu gewesen? Monogam. Absolut monogam. Total. Mhm. Total. Also wir haben. War denn so in der letzten Zeit ein bisschen die Luft aus eurer Sexualität? Ja, war da. Ja, deute ich schon, wenn so schnell da ein Dreier dann stattgefunden hat. Ja, denke ich mal. Also, ja. dass es dazu gekommen ist, damit wir Lust aufeinander kriegen oder wie auch immer. Mhm. Wäre es, wenn jetzt dein Freund sagen würde, okay, im Moment läuft es nicht so ganz doll mit uns, ich habe ein paar Fehltritte gemacht. Was, wenn er ganz ehrlich wäre, wie würdest du reagieren? Dann würde ich es mehr hinnehmen, als wenn er es mir verheimlichen würde. Habe ich mir schon gedacht. Weil ich habe da wirklich Sachen angestellt, also weil ich ja so tierisch eifersüchtig bin. Und ich bin zum Arzt hingegangen, wie gesagt, und habe dann dem Arzt gefragt, ob er da war. Und da hat der gesagt, das kann ich Ihnen nicht sagen. Dann bin ich bei der Apotheke gewesen, weil ich ja mein Medikament holen musste. Mhm. Und habe dann die Apothekerin gefragt, ob der Herr da war. Und dann hat die gesagt, nee, der ist nicht registriert. Dann bin ich noch bei der Hausärztin gewesen, habe ich bei der Krankenkasse angerufen. Aber das geht also nicht. Ich kriege das als Dritter, kriege ich das nicht raus. Mein Freund hat natürlich dafür gesorgt, dass man das bekommt, also dieses Schreiben von der Krankenkasse. Aber das heißt nur, du kriegst ja nur dieses... Moment, ich blicke nicht mehr durch, was du jetzt meinst. Du was bekommst, welches Schreiben von der Krankenkasse? Du kannst von der Krankenkasse, kannst du deine ärztlichen Besuche, die du in dem ganzen Jahr hattest und so weiter, kannst du schriftlich bekommen. Ach so, okay. Lass uns das gar nicht mal weiter ausführen. Ich glaube, mit solchen Sachen gehst du deinem Freund total auf den Geist. Ja, und das hat er auch gesagt. Total auf den. Das geht mir schon auf den Geist, wenn du es mir so erzählst. Ja. Da krieg ich schon Hals, muss ich ja ehrlich sagen. Ja. Ihr seid 10 Jahre zusammen. Ja. 10 Jahre heißt, da kennt man sich gut, da ist eine große Vertrauensbasis. Ja. Sag deinem Freund und bedränge ihn, dass er dir die Wahrheit sagt. Auch mit dem Zusatz, dass es dann gar nicht so schlimm ist, wenn es dann passiert ist. Ja, das müsst ihr beide dann auch verkraften können. Das habe ich ihm ja auch gesagt. Ich habe gesagt, wenn da was ist, sage ich, dann sag mir das. Aber und die haben ja beide immer über WhatsApp. Und ich kann ja sonst immer seine Mails, also jetzt seine SMS, darf ich ja lesen und so weiter. Aber bei dem WhatsApp, dann bin ich da reingegangen und der hat ja alles gelöscht. Das heißt, ich kann es nicht mehr nachkontrollieren, was die beide miteinander geschrieben haben. Ich bin gerade mal ein bisschen fassungslos. Du bist ein Mann von 48 Jahren. Ja. Du redest wie ein 14-Jähriger. Ja, ist böse, ne? Ja, wirklich. Reiß dich mal ein bisschen zusammen. Ja. Ich glaube, so kannst du auch... Ich gehe mal davon aus, dass das eine gute Beziehung ist zwischen euch beiden Jungs. Ja, sehr gute sogar. So, dann ist das auch was Wertvolles. Dann mach das jetzt durch so ein wahnsinniges Theater nicht kaputt. Ja, stimmt. Sei da ein bisschen cooler. Sei gelassener. Wahrscheinlich ist es irgendeinen völlig unbedeutenden Sex, wenn überhaupt. Und die ganze Sache ist in ein paar Monaten vergessen. Ja, aber weißt du, da kam ein, weil das war wie so ein Puzzlespiel, weißt du, ein Teil brachte das andere, weil. Ich verstehe, hatte, ja. Ja, ich hatte das Handy von ihm. Ja, komm, sag's dann gar nicht weiter alles. Ich ahne schon. Reiß dich zusammen. Ja. Reiß dich jetzt zusammen. Ja. Signalisiere deinem Freund, wenn da was gelaufen ist, komm, schwamm drüber, das verkraften wir. Signalisiere ihm das ernsthaft und halt den Mund, sei einfach still. Ich glaube, da kannst du ganz, ganz, ganz viel retten. Bevor ich was kaputt mache. Ja, ich habe Sorge, dass du bist so aufgebracht, du lässt dich so gehen in dieser Empörung, dass du alles zerdepperst da. Ja, das stimmt. Aber da waren so viele Indizien, weißt du, dann kam auf einmal eine SMS. Du kannst es nicht sein lassen, ne? Nee, der hat ja am letzten Dienstag hat er ja frei gehabt. Und auf einmal am Montag haben wir miteinander gesprochen und haben uns im Arm gehabt und allem drum und dran und haben darüber geredet und so weiter und haben auch geweint. Und auf einmal kommt von dem Typen eine, weil er wusste, dass Uwe mein Freund Dienstag frei hatte. André, lass es uns sein. Erzähl's mir nicht. Es bringt nichts. Zieh einen Strich drunter und rede nicht endlos über diese ganzen Sachen. Du machst dich verrückt und du machst ihn verrückt. Ja, das stimmt. Du machst dich ja auch verrückt, Mensch. Ja, natürlich. Was denkst du denn? Ja. Also, sei ein Kerl, nimm's hin und schau nach vorne und lieb deinen Mann. Das ist wichtig. Das mache ich auch. Alles Gute. Ja, das wünsche ich dir auch. Und ganz, ganz tolle Grüße auch an die Redaktion. Dankeschön, sehr nett von dir gewesen. Und für dich auch alles Gute weiter. Sehr freundlich, André. Alles Liebe. Tschüss. Danke dir. Tschüss. 1.34 Uhr haben wir. Und ja, das ist ja sehr lustig, was ich euch jetzt sagen werde. Wisst ihr, wie unser Thema nächste Woche Mittwoch heißt? Schweigen. Ja, also in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema, ich habe geschwiegen, also so nennen wir es. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, ja, die zum Beispiel während einer Straftat daneben gestanden haben und geschwiegen haben, die aus Feigheit ihren Mund in irgendeiner Konstellation nicht aufgemacht haben, die ein großes Lebensgeheimnis verschweigen und mit sich herumtragen. Ja, oder die vielleicht auch aufgrund eines traumatischen Erlebnisses viele Monate oder über einen langen Zeitraum stumm waren. Und ich würde auch gerne mit jemandem sprechen, der mal oder sogar längere Zeit in einem Schweigekloster war. Also das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nächste Woche heißt Schweigen. Ich habe geschwiegen. Und wenn ihr mir über euer Schweigen ein bisschen erzählen wollt nächste Woche, freue ich mich, dann meldet euch schon mal an unter domian@wdr.de oder ruft vor der Sendung nächste Woche oder auch dann während der Sendung an. Schweigen ist manchmal grandios und Gold wert, sage ich euch. Julius, 32, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Julius. So, über was reden wir beide? Über meine Frau. Was ist los? Ich habe halt momentan die Ehe halt ziemlich in der Brüche. Es dreht sich halt darum, ich habe sie vor 2 Jahren geheiratet. Mhm. Wir haben vor 4 Wochen das letzte Mal miteinander geschlafen. Aufgrund dessen, sie droht mir halt jetzt auch mit der Scheidung, weil ich im Bett auch gerne mal was anderes ausprobieren würde. Deshalb halt, droht sie mit der Scheidung? Ist halt sehr erst katholisch erzogen. Ihr habt keine Kinder? Nee, ich kann keine Kinder in die Welt setzen. Was schreckt sie denn so, was du gerne sexuell machen möchtest? Ja, bei uns ist halt das Liebesleben halt auch immer eine Flaute. Und wenn wir dann mal miteinander schlafen, dann liegt sie da halt nur wie so ein Brett da und ich darf mir dann abrackern. Und es wurde mir halt einfach zu langweilig und ich habe dann halt im Fernsehen meine Reportage halt über Lack und Leder gesehen, mhm, über Swingerclubs und mhm, verschiedene Techniken, die man da anwenden kann, und hat sie halt dann mal drauf angesprochen, ob wir das dann mal machen könnten, mhm, um halt mal ein bisschen Schwung reinzukriegen. Und daraufhin ist sie völlig abgedreht und hat mir mit der Scheidung gedroht. Ehrlich? Nur weil du das mal vorgeschlagen hast? Ja. Da droht sie gleich mit der Scheidung? Ihr seid seit 2 Jahren verheiratet. Wie lange kanntest du sie vorher? 6 Jahre. Aber dann ist dir das doch alles bekannt, wie sie tickt. Wundert dich das jetzt? Das sind halt so verschiedene Sachen, die einen direkt dabei durch den Kopf schießen. Bitte? Betrügt sie mich jetzt, weil sie keine Lust hat, mit mir zu schlafen, oder... Sag doch mal, ich hab das nicht verstanden, was du gerade gesagt hast. Das sind so verschiedene Sachen, die einem da durch den Kopf schießen. Man betrügt sie mich, hat sie deswegen keine Lust mehr, mit mir zu schlafen, oder... Ja, aber sie war doch sexuell, wenn sie so aus so einer Vergangenheit kommt, war sie doch sexuell immer dann eher zurückhaltend, während der ganzen Jahre. Von Anfang an war sie zurückhaltend. Naja, es hat auch sehr lange gedauert, bis wir überhaupt miteinander geschlafen haben, als wir damals zusammenkamen. Wie lange hat es denn gedauert? Eine gute 2 Jahre. Ah ja. Und der Sex ist immer so langweilig, wie du es gerade beschrieben hast. Sie liegt da wie ein Nudelbrett und du musst ran. Ja, man muss auch halt lange darauf zuarbeiten, dass sie dann überhaupt willig ist, sage ich jetzt nur so. Hat sie denn dann, wenn es dann soweit ist, zumindest hast du den Eindruck, dass sie ein bisschen Spaß auch daran hat? Ja, sie gibt ja auch Töne von sich und scheint es ja auch zu genießen, aber... Aber sie ist passiv? Sie ist passiv und ich muss die ganze Arbeit machen, ja. Verstehe. Welchen Hintergrund genau hat sie? Eine sehr christliche Erziehung? Ja, wir mussten auch, als die Eltern davon erfahren haben, mussten wir auch heiraten. Mhm. Katholische Erziehung? Katholische Erziehung, ja. Mhm. Und ja, wir konnten halt auch nicht kirchlich heiraten. Warum nicht? Ich bin evangelisch und sie katholisch und... Ach so. Ich hab's auch nicht so mit der Kirche. Dass überhaupt dann die Eltern dem zugestimmt haben, dass ihr heiratet, wo du evangelisch bist. Der Haussegen hängt da auch ziemlich schief, ja. Also mit dem Vater komme ich gar nicht klar. Mhm. Das gibt meistens immer nur Ärger. Ich gehe eigentlich immer nur ihr zuliebe mit dahin. Mhm. Wenn sie aber so kirchlich geprägt ist, war das doch sicher für sie schlimm, nicht kirchlich zu heiraten, oder? Ja, es hat sehr viel Überzeugung gekostet, ja. Ja. Ich habe das doch einfach nicht eingesehen, da irgendwie dann noch... Mein Standpunkt stand von vornherein klar, also wenn heiraten, dann nur standesamtlich. Mhm. Du hast mit Kirche gar nichts im Hut. Ich habe da eigentlich gar nicht viel mitzukriegen, ne? Ja, verstehe. Okay. So, jetzt hast du einmal gesagt, ich würde vielleicht mal Lack und Leder ausprobieren wollen oder find's zumindest nicht gerade unscharf. Und da droht sie mit Scheidung. Das ist schon heftig, sage ich dir. Weiß nicht, was ich machen soll. Wie ist denn sonst so, abgesehen von der Sexualität, eure Ehe? Wie funktioniert sie? Also am Anfang war es noch relativ schön. Heute ist es eigentlich so, jeder geht so seinen Weg zu Hause. Klingt sehr langweilig alles. Ja, ich bin halt auch lange am Arbeiten. Mhm. Wenn ich abends nach Hause komme, dann ist das Essen halt ja schon fertig dann immer. Dann essen wir was, setzen uns dann vom Fernseher und dann halt ein bisschen Smalltalk. Aber dann geht's auch meist schon wieder ins Bett dann. Was sind deine Sehnsüchte? Du hast jetzt das Stichwort Lack und Leder gebraucht. Wenn du so richtig jetzt so könntest, wie du wolltest, was würdest du gerne erleben, sexuell? Ja, dass sie einfach mal aus sich rauskommt, dass sie mich einfach mal verführt, dass wenn ich nach Hause komme, dass sie dann direkt da schon mich direkt packt und mit ins Bett schleift, dann, also dass auch mal was von ihr kommt. Mhm. Also auf Norddeutsch würde ich jetzt sagen, wenn er dauernd mal rappelig ist, dass sie mir da, dass wir dann auch direkt ins Bett gehen dann. Ich vermute mal, dass dieses mit ihr wahrscheinlich nicht funktioniert, wie du sie gerade beschrieben hast. Und wenn es immer schon so war und sie so erzkonservativ ist und ihre Sexualität so eingeschränkt hat, kannst du es wahrscheinlich vergessen, dass sie mit Strapsen dich an der Tür erwartet und dich fertig macht. Ja. So, ich finde die Reaktion auch sehr heftig von ihr, muss ich sagen, dass man mit einer Scheidung droht, nur weil der Partner so etwas gesagt hat. Das finde ich unglaublich. Ich finde das auch schon, ich meine... Ich trage sie auch auf Händen. Ich habe uns ein Haus gebaut und... Weißt du, wenn die jetzt empört gewesen wäre und die hätte gesagt, das ist so unglaublich und so stehe ich nicht drauf und was kannst du so ein perverses Zeug im Kopf haben, aber mit der Scheidung zu drohen... Ich habe echt mit allem gerechnet, aber nicht damit und das hat mich auch schon hart getroffen. Da bin ich jetzt fast zu weit zu sagen, Julius, dann ist das nicht die richtige Konstellation. Ihr beide, das ist nicht die richtige Konstellation. Ja, aber ich meine, ich will das jetzt nicht alles wegschmeißen irgendwie. Aber du bist ja komplett unglücklich in dieser... Ja, ich bin dann aber direkt alles los. Das Haus bin ich direkt los. Ich meine, die kann mir richtig das Leben zerstören dann noch extra, oder? Ne? Ja, gut. Die ganzen anderen Sachen, die können wir jetzt gar nicht erörtern. Du hast überhaupt keine befriedigende Sexualität in deiner Ehe. Ihr lebt aneinander vorbei. Es ist alles ritualisiert oder es ist alles so ein Alltagstrott, den du gerade beschrieben hast. So möchte man ja eigentlich nicht leben. Da hat man doch ganz andere Vorstellungen und Sehnsüchte und weiß ich was. Ja, und Fremdgehen möchte ich ja jetzt auch nicht unbedingt machen. Also so. Eigentlich nicht, nee, eigentlich nicht. Deswegen wär klar Schiff machen besser. Ja. Wäre die denn dazu zu bewegen, dass ihr beiden zumindest mal gemeinsam zu einer Eheberatung geht? Ich weiß nicht, mit viel überreden wäre sie bestimmt dazu bereit, ja. Mach's doch mal. Ich müsste stichhaltige Argumente leisten und irgendwie dann doch noch appellieren an ihr gutes Herz, um das alles noch mal zu retten. Dann. Das stichhaltige Argument ist, dass du unzufrieden bist mit eurer Sexualität und dass du unzufrieden bist mit überhaupt, wie die Ehe läuft. Das ist ja, also wenn das kein Argument ist, dann weiß ich nicht, was ein Argument ist. Ja. Wieso ist das Haus weg? Gehört ihr das Haus das dann? Das gehört uns beiden. Gut, das kann man wir ja haben beide dafür unterschrieben. Gut, dann kann man das ja auch verkaufen und dann teilt man das wieder auf. Zum Beispiel, ja. Ja, ist alles kompliziert, ist mir völlig klar. Aber du bist ein junger Kerl von 32, du kannst ja nicht jetzt die nächsten 30 Jahre in so einem Frust leben. Nee, das möchte ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich möchte ja irgendwie auch noch Spaß im Leben haben. Dann. Ja, genau. So, Julius, wir werden dir jetzt mal eine Eheberatungsstelle in deiner Umgebung an die Hand geben. Das heißt, meine Psychologin ruft dich gleich nochmal an. Ja. Dann schlag ihr das vor. Wenn sie da wieder so aggressiv drauf reagiert oder völlig zickt oder zumacht oder weiß ich was, dann gehst du da alleine hin. Da kann man auch alleine hingehen. Dann kannst du da nochmal in Ruhe mit einem fachkundigen Menschen sprechen. Ja. Und ich würde auf keinen Fall an deiner Stelle jetzt nachgeben und die Sache beruhen lassen, auf sich beruhen lassen, sondern jetzt hast du was angestoßen. Und wenn sie die Scheidung androht, nur weil du auf Lack und Leder stehst, ist das völlig bescheuert. Wirklich. Ja, das habe ich mir auch direkt gedacht. Ja, finde ich schon. Da muss man sich auseinandersetzen. Also viel. Wie alt ist sie? 23. Ja, also da müsste man sich wirklich auf Augenhöhe, wie erwachsene Menschen, müsste man sich darüber unterhalten können. Ich plädiere ja nicht dafür, ihr das aufzuzwängen, wenn das nicht ihr Ding ist. Aber man kann ja darüber reden. Ja. Ja. Julius, ich bitte dich aufzulegen und du wirst angerufen von Magdalena, meiner Psychologin, und alles Weitere dann im Hintergrund. Alles klar. Okay, viel Glück wünsche ich dir. Tschüss. Tschüss. Ciao. 1.45 Uhr haben wir und hier ist Sandra und Sandra ist 37. Guten Morgen, Sandra. Hallo Sandra, hallo. Hallo. Ja, ich freue mich, dass du mich hallo. Hörst. Guten Morgen. Ja, alles klärchen. Ja, und zwar, ich habe ein ganz großes Problem. Ich habe einen Kollegen, also das ist eigentlich mein Freund, und der konsumiert Crystal. So. Mhm. Und der hat mich veräppelt hier ohne Ende auch. Er hat gesagt, er hat nichts mit dabei und so. Also wir erklären mal den Leuten, die es nicht wissen, was das ist. Eine sehr, sehr gefährliche, modische Droge zurzeit. Ja. Die schnieft man, ne, durch die Nase oder man spritzt es? Oder wie? Nein, der raucht es. Man raucht es, ja genau, so war es. Ja, man raucht der raucht es, der konsumiert es, ich weiß nicht wie und was. Also ich war nie extrem, dabei, weil... Extrem gefährliche Droge. Ja, ja, und der hat am Tag zum Teil sich halt zwei Käppis geschmissen, also sprich zwei Kapseln und so weiter und so fort. Der hat das auch durch den Magen, also geschluckt halt. Mhm. Und dann hat er hier im Magen geschwür, ist innen geplatzt, da hat er hier nur noch Blut gekotzt und alles und so. Und der Krankenwagen war schon zwei Tage vorher da. Er hat sich geweigert, da reinzugehen. Der war so verballert, der hat nur Stinkefinger gezeigt und sagt, fickt euch und gut und so weiter. Ne? Und ich sag so immer, ich war am Weinen und so weiter. Und ich sag so immer, das geht doch so nicht. Wie ist denn eigentlich dein Verhältnis zu diesem Menschen genau? Ich hab ihn unheimlich lieb. Also ist also ein guter Freund von dir? Ja, also wir hatten im Prinzip... Ja, ich kenne ihn seit Januar. So. Und ich kenne ihn nur über. Moment, das ist ja noch nicht sehr lange. Das ist ja keine tiefe Freundschaft. Seit diesem Jahr, Januar erst? Ja. Und der wollte eigentlich nur eine Nacht, habe ich gesagt, da kannst du hier schlafen, weil er ist zum zweiten Mal verheiratet. Und die Freundin, also seine Frau, sag ich mal, die hat ihn da sitzen lassen, der hatte keine Schlüssel für die Wohnung und so weiter. Und er sagt so, ich weiß nicht, wo ich pennen soll. Und ich habe in einer Punk-WG mal gewohnt und so. Und ich bin da ein bisschen locker. Ich sag so, hör mal, hier pennst du auf der Couch und so, ne? Hm. Ich sag, mir scheißegal, ne? Okay, so. Und, also eine relativ frische Verbindung ist das. Ja, das kann man so sagen. Was ist jetzt genau der Grund deines Anrufes? Der Grund meines Anrufes ist, dass ich den letzten Endes, ich habe die Eltern angerufen. Die sind gekommen aus dem Ruhrpott. Ich habe ja auch 10 Jahre in Bochum gewohnt und die sind gekommen aus dem Ruhrpott, die haben den abgeholt mit mir zusammen. Der ist direkt auf Intensiv gekommen, weil der hatte einen Blutdruck von über 260 zu was weiß ich nicht nochmal. Mhm. Und der hat sich ja am einen Tag 4 Flaschen Schnaps da auch noch dabei reingesoffen. Wie alt ist der Mann eigentlich? 32. Mhm. Okay, du kümmerst dich um diesen Mann. Und weiter? Jetzt mittlerweile nicht mehr, weil er hat sich ja verpisst, der hat sich ja selber ausweisen lassen aus dem Krankenhaus. Mhm. Und seit vorgestern weiß ich definitiv, dass er wieder drauf ist, weil er nämlich diverse Stichworte gesagt hat und das macht er nur, wenn er verballert ist. So, und ich hab den in die Entgiftung gesteckt, der war auf Intensivstation. Mhm. 3 Tage. Nochmal zur Frage, warum hast du angerufen? Warum? Weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Nichts. Der hat jetzt nichts, die Handynummer nichts, gewechselt. Nichts, gar nichts. Lass ihn in Ruhe. Nichts, lass ihn in Ruhe. Ach was. Ja. Mein Gott, was hast du mir jetzt erzählt? Du kennst diesen Mann erst seit Januar. Da gibt es keine tiefe, langwierige Verbindung. Dieser Mann läuft vollkommen neben der Spur. Du hast dich schon für den sehr eingesetzt. Offensichtlich kriegt er sein Leben überhaupt nicht in den Griff. Was willst du da machen? Gar nichts kannst du machen. Ja, das Problem ist einfach, nein, der hat sich jetzt wirklich seit Januar bis jetzt, also bis vor 2 Wochen, sag ich mal, der hat sich mir so anvertraut und ich weiß auch, was dem seine Frau ihm angetan hat und alles. Der hat mir das unter Tränen erzählt, da hatte der auch nichts drin. Der hat mir Sachen erzählt. Wo ist er? Wo ist er denn jetzt im Moment? Ich vermute bei seinen Eltern. Aber richtig bestätigen kann ich das nicht. Ne? Ja, aber weil Sandra, was willst du denn dann noch machen? Gar nichts. Weiß ich ja eben nicht. Gar nichts. Was willst du? Aber das Problem ist, wenn er klar ist, das ist so ein lieber Mensch, der hat selber einen 10-jährigen Sohn. Ja, das glaube ich ja, dass er ein lieber Mensch ist. Aber was willst du in dessen Leben hineingreifen? Das schaffst du sowieso nicht. Nee, er ist ja in mein Leben reingetreten. Das ist ja eben das Problem. Ja, so. Aber du willst ihn ja offensichtlich jetzt auch nicht loslassen, indem du sagst, okay, ich kann da nichts machen. Weil es ist wirklich ein sehr wertvoller Mensch. Mhm. Und was soll ich denn jetzt machen? Das ist die große Gretchenfrage, sag ich mal. Und ich wiederhole nochmal, nichts. Was willst du machen? Der Mann ist jetzt weg, der ist bei seinen Eltern, der ist schwer drogenabhängig, der kriegt sein Leben nicht auf die Reihe. Was willst du da machen? Was willst du machen? Ich weiß es ja nicht, deswegen habe ich ja angerufen. Ja. Also ich sehe da gar keine Möglichkeit, da irgendwas zu unternehmen. Das ist dann traurig, aber das ist leider so. Wir rufen dich jetzt nochmal an, vielleicht hat meine Psychologin noch eine kleine Idee für dich, das könnte ja nicht schaden. Ja. Und dann würden wir uns gleich nochmal bei dir melden, Sandra. Okay? Ja, das wäre vielleicht sinnvoll, weil ich mache mir Sorgen um den einfach, weil okay. Das ist wirklich ein lieber Kerl. Okay, so machen wir es. Wir melden uns gleich wieder. Tschüss. Okay, bedanke. Ciao. Ne? Tschüss. Ciao. Und weiter geht es mit Claudia. Und Claudia ist 50. Guten Morgen, Claudia. Guten Morgen, lieber Domian. Ja, das ist eine schöne Begrüßung. Claudia, guten Morgen. Guten Morgen. So. Ja. Über was reden wir beide? Jetzt reden wir beide mal endlich. Ja. Ich sehe dich, aber ich kann dich nicht hören. Aber du hörst mich ja. Nee, du hörst mich auch. Nein, ich bin ganz, ganz schlimm dran, Domian. Was ist denn los? Ich bin ganz alleinstehend, ohne Kinder, ohne Familie. Ich habe seit einem halben Jahr ganz plötzlich schlimmen Krebs bekommen. Welchen Krebs? Was für ein Krebs ist? Ich habe ein Plattenepithelkarzinom gehabt. Was ist das genau? Ja, und das wusste ich auch bis dato nicht. Das ist Schleimhautkrebs im Hals. Ja, und das wie merkt man das? Durch Schluckbeschwerden. Und die hatte ich seit 2011 schon. Ja. Nach einer Cage-Operation. Das heißt, ich habe Metallgitter hinten in den Halsbandscheiben bekommen. So, und danach hat das angefangen. Konnte man nicht, überhaupt nicht, ich habe schluckmechanische Sachen genommen, röntgenmäßig, aber man konnte nichts feststellen. Und jetzt ist dieser Krebs vor einem halben Jahr diagnostiziert worden. Wie geht's dir denn im Moment? Mir geht es ganz, ganz schlecht, Domian. Mir geht es ganz schlecht, weil alles, was jetzt ist, ist schlimmer als vorher. Was meinst du genau damit? Ach, ich hab ganz, ganz schlimme Einschränkungen in meiner Psyche. Ich fängt schon morgens an. Ich kann nichts mehr schlucken. Ich habe Würgereiz ohne Ende. Sind das auch Schmerzen im Hals? Nein, es geht nicht um die Schmerzen, sondern um die Operationen, die ich hatte. Weil die Schleimhaut, die ist mir entfernt worden. Ach so. Und dadurch sind Narben entstanden. Die haben sich zusammengezogen. Genauso wie Zäpfchen hinten. Man hat mir eine Mandel, weil sie tumorfällig war, entnommen. Und ich habe jetzt alles verschoben im Hals. Und der Hals ist aufgrund der fehlenden Schleimhaut wahrscheinlich immer ganz trocken. Richtig. Ist denn durch diese Operation, ist der Krebs dadurch jetzt begrenzt und gibt es eine Hoffnung, dass du geheilt werden kannst? Sagen wir mal so, diese Art von Krebs ist unheimlich aggressiv, hat man mir gesagt in der Klinik. Die kann sich immer wieder bilden. Und die kann man nicht so sehen, wie ich das da letztes Jahr gesehen habe. Das ist eine weiße Schleimhaut. Kann dieser Krebs auch ganz weiß hinten alles. Ja. Kann dieser Krebs auch streuen in andere Organe? Ja, richtig. Man hat mir im November noch 22 Lymphknoten entnommen. Und die waren Gott sei Dank nicht befallen. Gott sei Dank. Aber das heißt nichts, weil dieser Krebs so aggressiv ist im Hals und der kann sich unter den Narben wieder bilden. Jetzt hast du gerade am Anfang gesagt, du hast erzählt, dass du so schwer krank bist und dass du auch überhaupt ganz alleine bist. Ich bin ganz alleine hier in Köln. Das heißt, du bist mit deinem Schicksal, mit deiner Krankheit völlig isoliert. Ich habe Nachbarn, die mich sehr begleitet haben, aber ich bin sehr, sehr traurig. Ich habe keinen. Hattest du mal eine Beziehung? Ich war verheiratet bis 2005 mit einem ausländischen Mann. Ich habe sehr gut verdient. Ich war immer sportlich und aktiv und beruflich super eingebunden. Ich bin examinierte Altenpflegerin von Beruf. Ja. Ne? Und ich habe ihm sein Leben hier ermöglicht. Aber ihr habt keine gemeinsamen Kinder? Nein, ich habe gar keine Kinder. Wie kommt denn das? Du bist doch eine sehr freundliche und sehr eigentlich positiv wirkende Frau. Ich könnte weinen. Dass du so keine Freunde hast. Wie kommt das? Doch, Freunde schon. Das schon. Aber sie sind alle berufstätig im Jenseits zu mir. Das heißt, du musst mit deinem Schicksal jetzt alleine klarkommen. Ich muss kämpfen. Und weißt du, Domian, das fällt mir so schwer. Weißt du? Ja. Ich bin zwar eine starke Frau, aber jeden Morgen, ich habe keinen Lebensrhythmus mehr. Mir haben sie damals Morphium gegeben. Da möchte ich überhaupt nichts mit anfangen können, weil dann bist du glatt 24 Stunden. Ja, verstehe. Ja. Ich habe damals gefragt, sollen sie mir doch mal ein bisschen Marihuana verschreiben. Dass ich mal einen Joint abends rauche. Da kann ich lachen ohne Ende. Ich verstehe das gut. Ich glaube, Claudia, ganz wichtig wäre, dass du einen oder mehrere feste Gesprächspartner findest. Ich finde aber ja keinen. Wie soll ich das denn machen in der großen Stadt, Domian? Aber wenn, dann findet man das in der großen Stadt und nicht auf dem Land. Und wir sitzen ja hier nur auch in Köln. Wir werden uns gleich mal schlau machen, was wir dir alles so an die Hand geben können. Das ging doch mit dem Teufel zu, wenn wir dir nicht helfen könnten. Das gibt's doch gar nicht. Heute Abend bin ich angefahren worden von einer Frau. Mit dem Fahrrad? Ehrlich, jetzt ohne Blödsinn. Ich bin so frustriert. Ich kann nicht mehr springen, so wie die Leute es wollen. Ich bin krank. Ne? Und was hat die gesagt, die Frau? Die Frau, die hat mich angefahren. Also mit dem Fahrrad? Und hat Fahrerflucht begangen. Mit dem Auto oder mit dem Fahrrad? Ne, mit dem Auto. Aber du bist nicht verletzt? Doch, mir tut das Bein weh, aber das Bein ist sowieso kaputt. Mann, Claudia, das dann auch noch? Ja, nee, aber jetzt ohne Blödsinn, ich erzähl dir das jetzt nicht aus Scheiß. Nee, das glaube ich dir. So was passiert mir im Moment. Ich verstehe. Und da kann ich... Ich bin so frustriert darüber. Ich verstehe das. Also ich habe das Problem ist durchaus verstanden, Claudia. Jetzt ist die Sendung sowieso gleich vorbei, aber wir werden dich anrufen. Und wir werden uns hier jetzt gleich im Hintergrund schlau machen, wo wir dich vielleicht hinleiten können. Mach das und tut mir ein bisschen helfen, weil ich bin sehr, sehr, sehr traurig. Ich verstehe. Ich bin zwar stark, aber ich kann wirklich nicht. Also, wir tun unser Allerbestes, das verspreche ich dir, Claudia, und wir melden uns gleich wieder bei dir. Ich danke dir, Domian. Alles Liebe, alles Gute. Für uns dumme ähnliche Falle und dumme unser Autogramm. Ja, das machen wir gleich. Gut. Bis gleich, ne? Tschüss, ciao. Bis dann, tschüss, Domian. Tschüss. So, ihr Lieben, in der Technik heute Nacht Tim Dohnke. Heute wollen wir sauber alles beenden. Entschuldigung nochmal, dass es gestern nicht so ganz glatt gelaufen ist. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir hören und sehen uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag, dann mit einer freien Themennacht. Bis dahin. Tschüss.